SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Schule online. Mit Michael Stein. Willkommen. Ist es wirklich notwendig? Kann man nicht dafür ganz andere Sachen anschaffen? Ist es nicht notwendiger, dass wir zum Beispiel, wie, was wir hier an der Schule nicht können, einen freien Zugang zu einem Kopierer haben zum Beispiel, dass das nicht kontingentiert wird, dass das Papier nicht kontingentiert wird? Und auch solche Vorbehalte wie, es verdrängt doch die Bücher. Sind wir wirklich davon überzeugt, dass wir die Informationen nicht mehr über Bücher holen? Und das, denke ich, ist auch eine Generationsfrage. Dieser Ausschnitt stammt aus einem Interview, das wir 1995 in einer Berliner Schule mit der Lehrerin Inge Schulze-Rektzee gemacht haben. Die engagierte Pädagogin klagte damals über die großen Vorbehalte, die viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gegenüber Computern hatten. Denn damals gab es nur einige wenige Bildungspolitiker und Lehrer, die erkannt hatten, dass die Informationstechnik und der Umgang damit wichtig sind und immer wichtiger werden würden. In den darauf folgenden 7 Jahren, von damals bis heute, hat sich einiges getan. Manches nur in den Redemanuskripten vieler Politiker, anderes tatsächlich. Dass Computer und Internet in den Schulen wichtig sind, daran zweifelt heute wohl kaum noch jemand. Aber auch viele Jahre nach den ersten zaghaften Versuchen, Computer und Internet einen festen Platz in den Klassenzimmern einzuräumen, gibt es noch viel zu tun. Nicht zuletzt die viel bemühte PISA-Studie hat das wieder einmal gezeigt. Zwar erkennen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer, dass ein Computer weniger Teufelszeug als vielmehr nützliches Werkzeug ist, und auch die Anschaffung der Computer ist keine unüberwindbare Hürde mehr. Noch immer sind wir aber weit davon entfernt, uns bequem zurücklehnen zu können. Welt am Draht hört sich um. Wo klemmt's noch? Wie sieht es in den Schulen in Sachen Computer und Internet heute aus? Und welche Alternativen zum teuren, fest installierten Computerraum gibt es mittlerweile? Das Thema. Der Computer und das Internet sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das ist ein immer wieder gern bemühter Allgemeinplatz, der aber natürlich heute mehr denn je gilt. Heute muss man nur noch mit wenigen ewig gestrigen über Sinn und Unsinn von Computern diskutieren. Und mittlerweile gibt es auch in jeder Schule einen Internetanschluss. Das war noch vor einigen Jahren völlig anders. Offenes Deutsches Schulnetz, kurz ODS, so hieß eine Initiative, aus der später ein Verein wurde. Die Schulen ans Netz bringen, das war und ist noch der Auftrag. Das Netz, das war damals aber noch nicht das tatsächlich offene Internet. Um die eigene Schule ans Internet anschließen zu lassen, kam man damals ohne die Kooperationsbereitschaft einer Uni in der Nähe nicht aus. Grund? Der direkte Anschluss wäre damals kaum zu bezahlen gewesen. Und so nutzten die Schulen quasi als Trittbrettfahrer der Hochschulen das universitäre Netz. Seit damals hat sich viel getan. Zahlreiche Initiativen und Aktionen haben sich gegründet. Allen voran Schulen ans Netz. Katharina Ali, Sprecherin dieses Vereins. Schulen ans Netz wurde im April 1996 gegründet, und zwar von der Deutschen Telekom AG und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die beiden Partner taten sich zusammen, weil eine Studie ergeben hatte, dass zu diesem Zeitpunkt nur 800 deutsche Schulen etwa am Internet waren, ans Internet angeschlossen waren. Und man sagte, das ist viel zu wenig, wir werden abgekoppelt werden von der technischen Entwicklung, die jetzt vonstatten geht. Die Zahl der Schulen muss erhöht werden, und deshalb tun wir uns zusammen, legen Geld in einen Topf, damit mehr deutsche Schulen, also das Ziel war 10.000 in 2 Jahren, ans Internet angeschlossen werden. Hintergrund dieser gebündelten Aktivitäten? Zum einen kostet die Anschaffung der Computer Hard- und Software Geld. Viel Geld. Das ist die eine Seite. Zum anderen sollten die Schülerinnen und Schüler durch die Computer aber auch Anschluss ans weltumspannende Internet finden. Im Rahmen der ersten Phase von Schulen ans Netz, die bis zum Jahr 2000 dauerte, ging es daher in erster Linie darum, die Schulen in Deutschland mit Internetanschlüssen auszustatten. In einzelnen Projekten war auch die Förderung einzelner Schulen mit Hard- und Software möglich, die die damals noch boomende Industrie zur Verfügung stellte. Die Initiatoren waren überrascht. Schon Ende 98 war also sehr viel Response der Schulen da und man erweiterte das ursprüngliche Ziel. Man sagte nicht mehr nur 10.000 als Internet, sondern alle deutsche Schulen. Es gibt rund 35.000 allgemein- und berufsbildende Schulen in Deutschland. Und wir konnten letzten Herbst, also im Oktober 2001, dann vermelden mit der Deutschen Telekom und dem Ministerium, dass nahezu alle Schulen ans Internet angeschlossen sind. Alle, die wollten. Klingt toll. Man kann es sich bildlich vorstellen, wie in dieser Zeit so mancher Politiker ans Rednerpult trat und stolz verkündete, dass alle Schulen in Deutschland nun einen Internetanschluss besäßen. Einen Internetanschluss. Wenn man sich nämlich in den Schulen so umsieht, dann trifft man nach wie vor häufig diese Situation an. Ein PC steht in einem Raum und ist per ISDN mit dem Internet verbunden. In manchen Klassen steht ebenfalls ein PC älteren Baujahrs, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn eine engagierte Lehrerin oder ein pfiffiger Lehrer damit umgehen und den Rechner auch tatsächlich in den Unterrichtsverlauf integrieren kann. Von einer Schule am Netz kann da nun wirklich nicht die Rede sein. Das ist richtig, da sind wir ja noch auf dem Weg, diese technische Ausstattung voranzutreiben. Das heißt, wir in dem Sinne allgemein in Deutschland nicht mehr der Verein. Wir haben gesagt, so unsere Aufgabe, unsere Primäre waren eben die Anschlüsse und jetzt möchten wir uns auf die Inhalte konzentrieren. Jetzt sind andere am Zuge und ich meine, die gibt es ja auch reichlich. Das sind private Sponsoren, Förderer, kleine Unternehmen, Elternvereine, wie auch immer, die jetzt natürlich auch die Schulträger, die da in der Pflicht stehen, die jetzt vorantreiben müssen, den Rest der technischen Ausstattung, also auch die Verkabelung, ne, von im einen Anschluss in jeden Klassenraum, in die Bibliothek herein, in die Lehrerarbeitsräume, die es ja eigentlich auch an Schulen geben sollte, auch hinein. All diese Dinge liegen jetzt in anderen Händen und wir hoffen, dass das vorankommt und mit den inhaltlichen Angeboten auch Schritt halten wird. Tja, und das klingt dann schon wesentlich ernüchternder. Denn mit der Installation einer ISDN- oder DSL-Anschlussdose irgendwo in der Schule ist es natürlich nicht getan, wenn die Schülerinnen und Schüler fit gemacht werden sollen für das Informationszeitalter, in dem wir nun einmal leben. Die eingesetzten Computer müssen auch dem Stand der Technik entsprechen. Oder sie müssen zumindest so aktuell sein, dass darauf die gängige Software einsetzbar ist. An vielen Schulen ist genau das aber nicht der Fall. Ortsansässige Firmen stellen den Schulen ihre ausrangierten Computer zur Verfügung und haben so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Berichte in der örtlichen Presse nach dem Motto Firma XYZ spendet Schule 15 PCs, die machen sich gut. Und die Kosten für die Entsorgung der alten Schätzchen haben die digitalen Samariter auch gleich noch gespart. Die PCs müssen dann unter Umständen, falls das überhaupt möglich ist, erweitert und netzwerkfähig gemacht werden. Engagierte Lehrer und Eltern sind da oft gefragt. Wenn die Hardware allerdings zu alt ist, lohnt sich das Überarbeiten oft nicht mehr. Für das Darstellen multimedialer Inhalte, wie Videoclips oder Radiobeiträge, wie das in modernem Unterricht ja sinnvoll wäre, reicht bei vielen der PC-Spenden die Leistung schlichtweg nicht aus. Und es gibt noch viele weitere Probleme. Auch der Aufbau des eigentlichen Schulnetzwerkes ist teuer. Viele Meter Kabel müssen verlegt, Wände durchbrochen und Dosen eingebaut werden. Für diese Folgekosten fehlt vielen Schulträgern nach wie vor einfach das Geld. Ganz abgesehen davon, dass die PCs ja zum Beispiel auch gewartet werden müssen. Und selbst dann, wenn sie zum Zeitpunkt der Anschaffung noch recht neu waren, sind sie schon 2 Jahre später veraltet. Katharina Ali von Schulen ans Netz. Da gibt es ja im Augenblick ganz verstärkte Anstrengungen, eigentlich eine konzertierte Aktion aller, die beteiligt sind, der Schulträger, der kommunalen Spitzenverbände also in der Regel, dann auch der Länder, der Bund-Länder-Kommission, der Kultusministerkonferenz. Alle diese wollen gemeinsam jetzt eine große Aktion starten, damit eben dieses Folgekostenproblem oder PC-Wartungssystem, Systemmanagement in Schulen jetzt vernünftig angegangen werden kann, damit es da Lösungen gibt. Schulen ans Netz hat im März den Auftrag bekommen von einer Kommission der Kultusministerkonferenz, ein Projekt voranzutreiben, was sich It Works nennt. Also es funktioniert, es kann funktionieren. Da arbeiten wir daran, große Systemlösungen zu entwickeln, die übertragbar sind, nicht nur auf einzelne Schulen, sondern auf ganze Schulverbände, auf ganze ja, lokale Bereiche, damit es große Lösungen gibt und nicht jede Schule einzeln vor sich hin das Rad neu erfinden muss. An Initiativen und Konzepten besteht nun wirklich kein Mangel. Man kann kaum den Überblick behalten. D21 heißt so eine weitere Initiative, die 1999 ins Leben gerufen wurde. Namhafte Industrieunternehmen engagieren sich hier unter der Schirmherrschaft von Gerhard Schröder in verschiedenen Arbeitsgruppen. Nicht unbedingt nur Firmen aus der Informationstechnik sind hier aktiv. Auch Unternehmen, die ihr Geld mit Klebstoff oder Waschpulver verdienen, können hier sinnvoll mitarbeiten. So gehört zum Beispiel die Chemiefirma Henkel zu den Gründungsmitgliedern von D21. Ulrich Mohr von Henkel. Es gibt unterschiedliche Formen. Henkel hat sich entschieden, das im Rahmen einer sogenannten Public-Private Partnership zu machen. Die Erkenntnis ist, wenn man das Geld in einen großen Topf packt und das dann über irgendeine Zentrale verteilt wird, kommt etwas, aber nicht alles oder wenig an den einzelnen Schulen an. Also haben wir gesagt, wir suchen uns Schulen im regionalen Umfeld von Henkel aus. Das ist einmal hier Düsseldorf, aber auch in Gentin, wo wir dort große Produktionsstandorte haben, und gesagt, wir wollen gezielt Schulen ansprechen und in Kooperation mit den Schulen hier etwas zum Aufbau einer Internettechnologie in den Schulen zu erzielen. Am Anfang der Aktivitäten von Industrieunternehmen wie Henkel und anderen waren manche Lehrer und Eltern skeptisch. Während es in vielen anderen Ländern alltäglich ist, dass sich Wirtschaftsunternehmen aktiv an der Finanzierung von Schulen und Universitäten beteiligen, gilt das bei uns noch immer als bedenklich und wird häufig abgelehnt. Grundsätzlich sollten die Verantwortlichen sicherlich genau überlegen, welches Unternehmen sie da in ihre Schule lassen. Generell ablehnen muss man die Kooperationsbereitschaft der Unternehmen aber sicher nicht. Hans-Jochen Lückefett, einer der deutschen Geschäftsführer der US-Firma Hewlett-Packard, kennt die Situation in den USA und bei uns. Auch Hewlett-Packard engagiert sich in der Initiative D21. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Situation in den Vereinigten Staaten und in Europa und namentlich auch in Deutschland ist der, dass in den Vereinigten Staaten der Staatsanteil an dem Investment für Ausbildungs- und Bildungszwecke sehr viel geringer ist als in Deutschland und dass eben komplementär Eltern und auch Firmen durch Spenden und Sponsoring zu diesem Investment beitragen. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dieses geschieht. Hier sind immer noch Berührungsängste abzubauen und es muss meines Erachtens auch noch eine Umwidmung von Spendengeldern in Deutschland stattfinden. Es geht sehr, sehr viel Geld, mehr als die Hälfte, ich glaube sogar fast zwei Drittel des Spendengeldes in Deutschland geht in die Sportförderung. Und der Anteil der Bildung insgesamt am Sponsoring-Budget, das in Deutschland zur Verfügung steht, ist sehr gering. Das hört sich ja fast so an, als würden sich die sonst immer vorwiegend an Aktienkursen, Quartalsumsätzen und Gewinnen interessierten Unternehmen tatsächlich für unsere Bildung und die unserer Kinder interessieren. Und das scheint auch tatsächlich so zu sein. Aber kein Wirtschaftsunternehmen tut etwas, ohne selbst etwas davon zu haben. Das Hauptinteresse, das vor allem große Unternehmen beim Unterstützen von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen haben, ist natürlich, in einem positiven Licht zu erscheinen. Frei nach dem Motto, die sind gut, die tun etwas für uns. Handelt es sich um einen Hard- oder Softwarehersteller oder wie bei Schulen ans Netz um die Telekom, dann will man die Nutzer der zur Verfügung gestellten Technik an die Marke gewöhnen. Internetanschlüsse, die gibt's bei der Telekom. Soweit, so gut. Was aber hat etwa ein Chemieunternehmen von derartigen Aktivitäten? Ulrich Mohr von Henkel? Wir wollen natürlich auch, das ist sicherlich eine nachgeschaltete Erwartungshaltung, auch Interesse für das Unternehmen, auch bei den Schülern im regionalen Umfeld hier erzeugen. Das heißt, Henkel ist ein interessanter möglicher Arbeitgeber. Nicht nur im Bereich der Informationsverarbeitung, wir produzieren ja nicht Datenverarbeitung im Kerngeschäft, sondern unter anderem Waschmittel und Klebstoff. Und das war aber eine Überlegung zu sagen, das ist sicherlich auch ein Marketing, aber nicht mit dem Aspekt, wir wollen dort direkt irgendeinen wirtschaftlichen Benefit erzeugen für Henkel. Vergleichsweise durchdacht gehen Unternehmen wie Henkel an die Unterstützung der Schulen. Ulrich Mohr, im ersten Beruf Mathematiklehrer, war nämlich selbst viele Jahre für den firmeninternen Helpdesk verantwortlich. Hatte jemand innerhalb des Hauses ein Problem mit der EDV, landete er in der Abteilung von Ulrich Mohr. Kein Wunder also, dass er recht genau weiß, wovon er spricht, wenn es um eine funktionierende EDV-Infrastruktur geht. Wir haben gesagt, das Geld ist der eine Schritt, aber Navigationshilfe, unser Know-how zu transferieren, ist das andere. Und wir haben im zweiten Zug dann aus den beteiligten Schulen insgesamt 170 Lehrer geschult, ausgebildet, fit gemacht, weil wir gesagt haben, es hilft nichts, dass die Schüler dann in einen Raum gesetzt werden und dann eine Stunde lang im Internet surfen und irgendwelche Informationsbeschaffung. Es muss ja irgendwo im nächsten Schritt integriert werden in ein Unterrichtsgeschehen. Das heißt, es muss als Medium, wirklich als Unterrichtsmedium genutzt werden. Und das war der Punkt, wo wir dann auch nach der Rückmeldung von den Rektoren gesagt haben, da wollen wir uns künftig engagieren, nämlich in der Unterstützung im Transfer von Know-how. Und zwar so, dass das eine Hilfe zur Selbsthilfe ist, dass Schulen, Lehrer selber in die Lage versetzt werden, mit so einem Medium umzugehen, sich selber zu helfen, so Help Yourself Desk heißt das so schön. Das Beispiel zeigt, dass alle von einer Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen profitieren können. Das gilt zumindest dann, wenn klar ist, welche Interessen und Vorteile beide Seiten haben. Die Initiative D21 geht aber noch viele entscheidende Schritte weiter. Insgesamt 17 Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Themen wie Zukunft, Internet, Gesellschaft, Gesundheitswesen, Sicherheit und Vertrauen im Internet und eben auch Bildung und Qualifikation. Wenn man sich die ausführlichen Darstellungen der Arbeit der Gruppen im Internet so anschaut, dann kann man kaum glauben, dass das tatsächlich Themen sind, für die sich Wirtschaftsunternehmen interessieren. Die Arbeitsgruppe Bildung und Qualifikation hat sich in nächster Zeit zum Beispiel 3 Schwerpunkte gesetzt. Hewlett-Packard Geschäftsführer Hans-Jochen Lückefett ist Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe. Erstens, wir wollen die Zusammenarbeit insbesondere mit den neuen Bundesländern weiter verstärken. Da sind etliche Sorgenkinder vorhanden, was die Ausstattung mit IT-Equipment angeht. Zweitens, wir wollen die Zusammenarbeit mit den Schulbuchverlagen stärken, um die Entwicklung von Bildungssoftware und von neuen Medien für den Unterricht voranzutreiben. Die Schulbuchverlage haben sich sehr optimistisch und sehr willig geäußert, nun in diese Zusammenarbeit einzusteigen. Und drittens, wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir zu einem langfristigen Finanzierungskonzept für Bildung in Deutschland, insbesondere in diesem Bereich der IT- und neuen mediengestützten Bildung, kommen werden. Der sogenannten IT-Branche geht es zurzeit gar nicht gut. Ein Unternehmen nach dem anderen kommt in finanzielle Schwierigkeiten. Und das in der einstigen Boom-Branche Informationstechnik. Der Boom ist vorbei. Die schnell verdiente Mark von früher ist dem heute immer schwerer verdienbaren Euro gewichen. Und so suchen die Hersteller nach neuen Absatzmöglichkeiten. In manchen Fällen sind die neuen Felder aber die alten. Oder besser gesagt die, die alle viel zu lange vernachlässigt haben. Einer davon ist der Bildungsbereich. So manches Unternehmen der Informationstechnik kümmert sich nun plötzlich auch in Europa wieder um Schulen und Unis. Dabei spielen vor allem die Betätigungsfelder eine Rolle, in denen sich auch in diesen schweren Zeiten noch ein wenig Geld verdienen lässt. So ist zum Beispiel das Thema drahtlose Vernetzung zurzeit in aller Munde. Und auch immer mehr Schulen interessieren sich dafür. Frank Winzen hat sich mit seiner Firma Multimega genau darauf spezialisiert. Er installiert Funknetzwerke in deutschen Schulen. Es besteht aus 2 grundlegenden Elementen, sogenannten Funkzellen, die dafür sorgen, dass eine Erreichbarkeit im Funknetz da ist. Diese Funkzellen werden mit den Rechnern verbunden über sogenannte Funkkarten. Sie können sich das so vorstellen, ähnlich auch einem Mobilfunk. Es gibt bestimmte Sendestationen, die sind halt etwas kleiner und etwas unscheinbarer, die in den Schulen installiert werden, an den sinnvollen Plätzen. Und es gibt Empfangsstationen. Das sind dann diese Funkkarten, die kommen dann in die PCs oder in die Notebooks hinein. Und dabei lässt sich eine Menge Geld sparen für die Schulen und ihre Träger. Das schulinterne Netz existiert also gar nicht in Gestalt eines Kabelgewirrs in den Wänden, sondern gewissermaßen nur unsichtbar in der Luft. Die Verbindung zwischen den einzelnen Computern und zur Zentrale läuft statt über Kabel per Funk ab. Genau dadurch können diese Funknetze den Schulen zunächst mal Mobilität bringen. Wir haben heute die Situation, dass wir starre Informatikräume in den Schulen haben, sobald die da sind. Und mit diesen starren Informatikräumen können sie sich nicht bewegen. Erste Beispiel, ein Physiklehrer möchte gerne die Technologie in seinem Unterricht einsetzen, hat er keine Chance, weil er kann den Physikunterricht nicht in den Informatikraum legen. Umgekehrt kann der Informatikraum nicht in den Physikraum gehen. Und anhand diesem Beispiel, denke ich, haben Sie auch schon direkt eine Idee, was das bringen kann. Sie können also mit einem mobilen Netzwerk mit den Geräten dahin gehen, wo sie gebraucht werden, wann sie gebraucht werden. Dass man mit solchen Konzepten Geld verdienen kann, das erkennen zunehmend auch die Hersteller selber. Während der Computerhersteller Apple zum Beispiel in den USA schon immer im Bildungsbereich engagiert war, haben die Manager in Deutschland das lange Jahre verschlafen. Jetzt aber kommt die Firma gleich mit einem schlüsselfertigen System. Georg Albrecht. Das mobile Klassenzimmer, wie wir es bei Apple nennen, besteht aus einem Rollwagen aus Stahl, der abschließbar ist. Und in diesem Rollwagen kann ich bis zu 15 Notebooks reinstellen, die auch geladen werden, während sie in diesem Rollwagen drinstehen. Dazu kommt noch ein Laserdrucker, ein Scanner und eine Airport-Basisstation, damit alle Rechner untereinander drahtlos vernetzt sind. Als das System vor einigen Wochen auf der Bildungsmesse in Köln präsentiert wurde, konnte sich der kalifornische Computerhersteller kaum vor Anfragen retten. Das Interesse war überwältigend. Offenbar hatte man mit dem Konzept genau den richtigen Riecher gehabt. Also die Infrastruktur ist sehr unaufwendig im Vergleich zu den vielen Kilometern an Kabeln, die gezogen werden, um PCs in die Schulen zu bringen. Der Lehrer nimmt diesen Rollwagen, fährt damit ins Klassenzimmer, fährt damit in das Chemielabor, ins Biologielabor, ins Physiklabor, verteilt diese iBooks und er braucht an zusätzlicher Technik neben der Hardware, die in dem Rollwagen ist, eigentlich nichts anderes, außer er will noch ins Internet gehen, dann braucht er einen Telefonanschluss im Klassenzimmer. An diesen Telefonanschluss hängt er die Airport-Basisstation und da alles drahtlos miteinander vernetzt ist, können die Schüler dann auch drahtlos ins Internet gehen. Aber die Mühlen mahlen langsam und die Entscheidungen der Verwaltungen sind oftmals schwer nachzuvollziehen. Genau dieses System war nämlich in einer Grundschule im nordrhein-westfälischen Moers einige Zeit im Einsatz. Die Lehrer und Schüler sollten testen, ob sich das System eignet. Ergebnis: Die Schule wollte es anschaffen. Kostenpunkt etwa 21.500 Euro. Ein Bruchteil dessen, was die Ausstattung mit einem herkömmlichen, kabelgebundenen Netzwerk kosten würde. Ein Fachmann der Stadtverwaltung hob dann aber die rote Kelle und empfahl stattdessen ein System, das auf Microsoft-Betriebssystemen basiert, obwohl die überwiegende Meinung unter EDV-Fachleuten Apple-Systemen bescheinigt, durchweg problemloser und einfacher in der Bedienung zu sein. Ein vergleichbares System, das mit Windows arbeitet, gibt es bisher allerdings nicht. Theoretisch würde es ein Vielfaches der von der Schule gewünschten Lösung kosten. Der Fachstreit bewirkt, dass nun vermutlich das gesamte Projekt zunächst einmal auf Eis liegen wird. Das Beispiel zeigt, wie sehr sich die Beteiligten an der viel geforderten Bildungsoffensive gerade in puncto Computer und Internet auch heute noch häufig gegenseitig im Weg stehen. Auf der Strecke bleibt dabei leider häufig die Bildung. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Vielfach sind es da weniger die Schulträger als vielmehr die Lehrer selber, die nicht mit dem Engagement in Sachen Informationstechnik ausgestattet sind, das wünschenswert wäre. Denn wohlgemerkt, weder die absolute Ablehnung noch der uneingeschränkte und grenzenlose Einsatz von Computern und Internet scheint derzeit angezeigt zu sein. Es ist der wohl dosierte Einsatz, immer dort und immer dann, wenn es sinnvoll ist. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Problem. All die Projekte und Initiativen haben in der Vergangenheit immer ein wenig den Faktor Mensch vernachlässigt. Die Zeiten, in denen ein Lehrer einen Kopierer wichtiger fand als einen Computer, die gehen zwar allmählich dem Ende entgegen, der Altersschnitt in deutschen Schulen liegt aber nun einmal bei etwa 50. Das heißt, dass die meisten Lehrkräfte in ihrem Studium mit Computern nur wenig bis gar nichts zu tun hatten. Die Erziehungswissenschaftlerin Professor Dr. Beate Baltes von der National University of California sieht da allerdings nicht unbedingt einen Zusammenhang. Also ich glaube erstmal nicht, dass es eine Altersfrage ist. Also ich habe auch Lehrer gesehen, die sich da wirklich engagiert haben. Und komischerweise haben auch die älteren Lehrer mehr Interesse an dem Lernprozess. Die Jungen spielen halt mit dem Computer. Das ist ja auch ganz nett, aber es geht ja nicht um Spielen. Es geht im Klassenzimmer ums Lernen. Und das wird eben manchmal wirklich ganz vergessen. Und man müsste in der Lehrerausbildung ganz klar Kurse haben, wie lerne ich Geografie mit Hilfe des Internets, wie lerne ich Deutsch mit Hilfe des Internets. Das sind doch die entscheidenden Fragen. Und das geht natürlich dann auch zurück, was die Sache auch sehr schwierig macht, dass ich ja auch inzwischen eine Wandlung habe. Ich weiß, dass ich Kinder in den Schulen nicht darauf vorbereiten kann, was die im Leben wissen müssen. Wir sind eine wissensbasierte Gesellschaft, das heißt, ich muss denen beibringen, problemlösend denken, Aufgaben lösen können, kritisches Denkvermögen, das muss ich denen beibringen. Zum Beispiel, wenn ich mir Webseiten anschaue, wie evaluiere ich, ob die Webseite überhaupt was taugt, von wem die ist, ob das eine werbefinanzierte. Das sind ja wichtige Punkte, die man wissen muss. Nach wie vor kann aber eine Studentin, ein Student, heutzutage bei uns das Studium abschließen und ins Referendariat gehen, ohne wirklich mit dem Einsatz neuer Medien im Unterricht in Berührung gekommen zu sein. Von intensiven Betrachtungen des Themas ganz zu schweigen. Eine Situation, die Professor Beate Baltes von der University of California aus eigener Erfahrung kennt. In den USA sind die Lehrerausbildungen von wirklich Grund auf neu konzipiert worden. Zum Beispiel nicht alle Kurse werden von Professoren unterrichtet, sondern manche Kurse werden von Lehrern unterrichtet, gerade die Methodikkurse. Weil der kann mir am Abend sagen, was er in der Früh, wie er den Kindern Mathematik beigebracht hat. Das kann der mir erzählen. Ein Professor, der seit 15 Jahren in keinem Klassenzimmer mehr war, wie soll der denn über das Neueste Bescheid wissen? Wie nötig es ist, den Schülerinnen und Schülern den sinnvollen Umgang mit dem Computer als Werkzeug zu zeigen, das sieht man daran, wie viele der Kinder und Jugendlichen vor allem eines am PC tun, spielen, und das am liebsten stundenlang. Damit die Lehrerinnen und Lehrer aber in die Lage versetzt werden, Alternativen dazu aufzuzeigen und den Computer sinnvoll im Rahmen des Unterrichts einzusetzen, macht man sich inzwischen auch hierzulande Gedanken darüber, wie man das mit vertretbarem Aufwand und zu akzeptablen Kosten schaffen kann. Auch die traditionellen Schulbuchverlage entwickeln diverse Aktivitäten, um die in den Schulen vorhandene Infrastruktur sinnvoll zu nutzen. Aus den Schulbuchverlagen der Holzbrink-Gruppe, dazu gehören Schrödel und Diesterweg, wurde mit Education One eine eigene Firma gegründet, die sich mit digitalen Inhalten für die Schule beschäftigt. Schule Online heißt das Portal im Internet. Oliver Hübsch, Geschäftsführer von Education One in Hannover. Schule Online ist das Besondere, richtet sich in den sogenannten Vormittagsmarkt, also alles rund um Schule. Hier mit den Zielgruppen Lehrer, Schüler und Eltern. Ist also kein Fun-Portal für das Austoben zu Hause, sondern es sind wirklich hochprofessionelle Inhalte für die Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsgestaltung von Lehrer, mit Unterrichtstipps für Eltern zu Hause und mit zum Beispiel Nachhilfeangeboten auch für Schüler. Welt am Draht. Schule Online, so hieß das Thema der letzten knapp 30 Minuten hier auf SWR 2. Wenn Sie weiterführende Infos zu den vorgestellten Initiativen und Projekten suchen, die Sendung noch einmal hören und dabei vielleicht das Manuskript in Ruhe nachlesen möchten, dann finden Sie all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Dort haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Links auf Seiten im Internet für Sie zusammengestellt. Noch einmal die genaue Adresse www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie hier am 17. Juni um 8.30 Uhr hören, wieder auf SWR 2. Und dann heißt unser Thema das anonyme Netz. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns. Morgen hören Sie in SWR 2 Wissen eine weitere Folge aus der Reihe Erdzeit. Titel der Sendung Alle Lande, alle Meere. Vorstoß der Säugetiere. Gleich die Programmtipps und um 9 Uhr die Nachrichten.